Ja, er hat mich überzeugt. Und zwar beginnt der Film ja mit der Diagnose. Wir lernen das Ehepaar in dem Moment kennen, in dem sie erfahren, dass er nur noch wenige Monate zu leben hat, dass er einen unheilbaren Gehirntumor hat. Und genau in diesem Augenblick wird einfach auch schon die Perspektive des Films klar gemacht. Das Ehepaar bekommt diese Mitteilung einfach gemacht, ganz unvermittelt. Und genauso trifft es eben auch den Zuschauer. Also wir sind auf einer Augenhöhe. Und genau diese Art von hautnahes Kino möchte ja Andrea Dresen immer machen, sozusagen mitten aus dem Drama herausfilmen. Und das macht er auch bei diesem wirklich harten Thema. Er zeigt wirklich, wie die Krankheit sich eines Menschen bemächtigt, wie dieser Mann die Kontrolle über sich selbst verliert, auch an Würde, aber wie die Würde ihm einfach wieder zurückgegeben wird durch seine Familie, durch die Liebe seiner Frau. Also ich habe noch nie so nah und radikal im Kino das Sterben gesehen. Hautnahes Kino, authentisches Kino vielleicht auch, etwas, was aus den Dramen heraus entsteht, wie Sie es formuliert haben. Ist das auch ein typischer Dresen, was das Drehbuch angeht? Gab es da eher so ein Gerüst des Drehbuches und dann improvisieren die Schauspieler? Das kennt man ja aus vielen Vorgängerfilmen. Ist dieses Prinzip hier, sichtbar? Genau, und das hat er auch gestern dann in Cannes vor der Vorführung erklärt, dass das wieder ein improvisierter Film ist. Und ich glaube, dass das gerade für diesen doch sehr intimen Film sehr wichtig ist. Gerade bei den Szenen, wo es dann eben um den körperlichen Verfall geht. Wenn da ein großes Team drin ist, Kamera, Licht und Ton, dann kann man diese Intimität erstmal gar nicht herstellen. Und durch die Improvisation kriegen die Schauspieler ja auch einen ganz anderen Zugang zu der Rolle, können sich mehr damit reinfinden und sich selbst auch einbringen. Und das finde ich vor allen Dingen ganz interessant bei der Figur von Milan Peschel, der ja diesen krebskranken Mann spielt. Milan Peschel ist ja auch ein begnadender Gitarrenspieler und das tut er dann in dem Film. Also die Gitarre ist so ein bisschen Rückhalt für ihn und dadurch nimmt er sich immer wieder Auszeit und der Zuschauer hat dann auch so eine kleine Auszeit. Und ich denke, durch Improvisation ist auch die Idee entstanden, dass Milan Peschel seinen Tod mit einem Handy immer ein bisschen filmt, sich selbst interviewt und dadurch bekommt man dann auch eine gewisse Distanz, auch die Figur zu seinem eigenen Sterben. Und dann gibt es auch immer so eine Art Selbstreflexion in diesem Film. In Cannes also hatte dieser Film von Andreas Dresen Premiere. Im November erst ist er dann in den deutschen Kinos auch zu sehen. Dieser Film lief ja nicht im Wettbewerb, sondern in einer Nebenreihe, wenn auch durchaus mit einiger Aufmerksamkeit. Es gab dennoch einen deutschsprachigen Film im Wettbewerb aus Österreich, Michael. Das ist das Debüt des Regisseurs Markus Schleinzer. Sein Thema Kindesmissbrauch, der Film soll ausgebuht worden sein. Als Kritiker hält man sich ja meist mit dieser Art von Unmutsbekundungen zurück, aber war ihn eventuell auch danach? Nein, aber ich kann das teilweise verstehen, weil es ist wirklich schwierig, wenn das Kino die Perspektive eines Täters einnimmt. Also Sie haben ja schon gesagt, es geht um einen pädophilen Mann. Wir lernen ihn kennen. Er ist ein Büroangestellter und in seinem Keller hat er einen kleinen Jungen, hält ihn gefangen. Was genau da passiert, wird nie gezeigt. Also es gibt keine expliziten Szenen. Aber was der Film eben macht und das unerbittlich, er nimmt uns mit in diesen Alltag dieses Kinderschänders und zeigt uns einfach, dass diese Kinderschändung für diesen Mann Normalität ist. Und das ist natürlich schrecklich, sich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht gibt es dann nach der Vorführung erstmal so auch als Buhruf, als Abwehrreaktion. Aber ich kann nur sagen, das ist überhaupt in diesem Jahr ein heftiger Wettbewerb mit extremen Filmen. Also Tilda Swinton spielt ja in We Have to Talk About Kevin eine Mutter, deren Sohn Amok läuft. Und sie muss sich mit ihren Schuldgefühlen auseinandersetzen. Bei den Gebrüder Dardenne geht es um einen 12-jährigen Jungen, der von seinem Vater ausgesetzt wird, ins Heim gesteckt wird. Und ich finde es ganz spannend zu beobachten, mit welchen filmischen Mitteln doch die Regisseure sich an diesen harten Stoffen abarbeiten. Also Kinder und Jugendliche offenbar in diversen Gewaltszenarien, auch in diesem Wettbewerb in Cannes. Ich habe schon gesagt, wir Deutschen sind ja gar nicht vertreten in diesem Wettbewerb. Dennoch, Kulturstaatsminister Bernd Neumann ist angereist in Cannes zum Festival, bekanntermaßen ein großer Freund des Films. Heute hat er den deutschen Empfang gegeben, den traditionellen. Dominierte dort, ich sag mal, so eine gewisse selbstmitleidige Selbstwahrnehmung, dass wir Deutschen nicht beim Wettbewerb dabei sind, oder eher doch ja, ein Stolz auf solche Filme wie zum Beispiel die von Andreas Dresen? Natürlich gibt es diesen Stolz und natürlich geht Bernd Neumann auch hierhin nach Cannes, um Werbung für Deutschland als Filmstandort zu machen. Sie haben es schon gesagt, er gibt gerne dem Film viel Geld. Die ganzen Länderförderer sind in Deutschland gut ausgestattet. Er selbst hat noch den Deutschen Filmförderfonds ins Leben gerufen. Das sind immerhin 60 Millionen jährlich. Und er versucht natürlich wirklich viele internationale Produzenten nach Deutschland zu locken. Und das hat ja in der letzten Zeit auch ganz gut geklappt. Shah Rukh Khan, der große Bollywood-Star, hat in Berlin gedreht, dann Liam Neeson in Unknown Identity. Also deshalb ist Bernd Neumann hier trotzdem ganz stolz, weil eben Deutschland jetzt immer mehr Kulisse für solche Thriller wird. Und er hat dann heute Abend auch den Empfang eröffnet und neben ihm stand dann die Schauspielerin Charlotte Rampling, weil über sie hat Angelina Macarone einen Film gedreht, einen Dokumentarfilm, der hier in Cannes in der Reihe Cannes Classic lief. Und mit Angelina Macarone sind wir gleich noch im Gespräch, aber dennoch einfach schon mal vielleicht Ihr Blick, Anke Lewicke, auf diesen Dokumentarfilm über Charlotte Rampling. Welchen Blick wirft Angelina Macarone auf die große Britin, aber auch schon ja fast inzwischen Französin? Ja, ich finde das ja ganz spannend. Das ist ja eher ein Essay-Film über das Wesen der Schauspielerei, auch ein inszenierter Porträtfilm. Und Charlotte Rampling ist ja eine Schauspielerin gewesen, die immer wieder die Grenzüberschreitung gesucht hat. Wir müssen nur an Der Nachtportier denken und wie sie über diese Grenzüberschreitung, den Tabubruch reflektiert. Das fand ich besonders spannend in diesem Film, aber auch wie sie sich damit auseinandersetzt, was es für eine Schauspielerin heißt, einfach älter zu werden. Also es ist ein sehr schonungsloser und ein sehr ehrlicher, offener Porträtfilm.